bin kein Fan, ich bin allerhöchstens Fan, also, was anderes. Eigentlich war ich noch nicht aus der Linie zu warten, und wenn die einzige Lüge ist, die einzige nach vorne treffen. Ich bin nicht eure. Was halten Ihre Eltern von dem, was Sie tun? Eigentlich kann ich mich nicht erinnern, geboren worden zu sein. Ich muss hier unter meiner Bett ausmachen. Bye. Transistor durchblicke, weil ich blicke ja eigentlich immer und durch bin ich auch.